doppelt, doppelt. Ja, was macht das weh? Ja, was macht das weh? Das hier braucht ja den Maul. Das hier kostet mich ja. Das hier kostet mich ja.